der Zunge, ein kleiner Hieb mit dabei. Wir singen die Wahrheit, wir sind so frei. Wir singen die Wahrheit, wir sind so frei. Wir sind dumme Proben, haben nichts dazu gelernt. Solange es eure Lügen geht. Und wir machen immer weiter, solange es eure Lügen geht.